извращенцы, эгоистические уроды, получают настоящий кайф, если делают или совершают что-то совершенно неприемлемое. Согласно такому эгоистическому складу ума, первое, индивид волен и должен жить в свое удовольствие. Второе, не несет никаких обязательств ни в чьем отношении, кроме самого себя. Третье, значение во всем мире не только его «я». Четвертое, а его стремление к удовольствию не должно ограничиваться ни моральными, ни общественными, ни расовыми соображениями. Ich bin auf der Stadt, um uns alle zu vermissen. Meine Klinge wird das richten und du stehst inmitten einer Blutverdringe. Ich gegen die Szene, ich gegen die Welt, bis der Letzte von euch fällt. Keiner kann entkommen, wird die Bestie einmal tot. Unter dem Blutmond spielen wir Reise nach Jerusalem. Eure Heiligtümer, sie verbrennen unter dem Feuer. Meiner Schritte weggeraucht wie eine Kippe. Ich vernichte dich und deine Sippe. In der Nacht werdet ihr umgebracht. Das Feuer ist entfacht und bald ist es geschafft. Wenn die Bombe einmal platzt, der ganze Stand retten. Ich zersprenge meine Ketten und die fetten Jahre, sie sind vorbei. Ein Dämon ist befreit und bereit, alles ins Chaos zu stürzen, was dir lieb und teuer ist. Die Feuerwolze fliegt sich durch die Menschenorden, für Vernichtung auserkoren. Dunkler Schlangenorden, Flügel eines Seraphim, brennt den Benzin meiner unendlichen Wut. Gegrilltes Fleisch, kochendes Blut, ein letzter Gruß, bevor dann Schluss. Mit lustig Essen, meine Verse sind das Gift, das aus meinem Mund austritt und ich in die Hölle schick. Es gibt kein Zurück von dem Pfad der Beste. Ich raube eure Schätze und die Menschen sehen, um sie im Hades weiter zu quälen. Welchen Tod willst du erwähnen? Wenn die Henker vor euch stehen, gibt es keine Gnade. Wer ist in der Lage, sich aufzulehnen? Wenn die Welt in Flammen untergeht, ist es zu schön, mit anzusehen, wie die Verzweiflung in euren Augen steht. Bis der Schleier sich dann legt, wird alles weggefegt. Ein großer Putz im alten Nutz. Komm, laber keinen Stutz. Zwischen dir und mir liegt eine Schlucht, die du niemals überwinden kannst. Ich sauge deine Angst hier aus dem Leib. Mach dich nur bereit, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Die Sonne verdunkelt und kein Sonnenschein erreicht uns unter der Aschewolke, die am Himmel hängt. Свой самому себе появляется искры чистые, подобные, но подвластны ограничениям простых смертных.